Untergrundkrieg von Haruki Murakami. Als Student war ich eigentlich kreativ und lebhaft, aber in mir tobten heftige Widersprüche und zwischen meinem inneren und äußeren Wesen herrschte eine tiefe Diskrepanz. Nach außen war ich fröhlich und temperamentvoll, wenn ich jedoch allein in meinem Zimmer war, überfiel mich eine tiefe Einsamkeit. Schon in meiner Kindheit hatte ich solche Empfindungen. Ich weiß noch, dass ich mich oft im Wandschrank versteckte, weil mir mein Zimmer nicht privat genug war. Der Wandschrank war für mich der einzige Zufluchtsort, wo wirklich Ruhe und Frieden herrschten. In der Schwärze des Wandschranks wurde mein Bewusstsein messerscharf. Im Dunkeln ist man nur mit sich selbst konfrontiert. Ich fühlte mich also schon früh zu etwas hingezogen, das den Ohm-Klausuren glich. Ich bin in einem Japan herangewachsen, das bereits wohlhabend war. Meine Generation stand nicht unter dem Druck, schnell erwachsen zu werden, sondern betrachtete die ihr fremde Gesellschaft der Erwachsenen eher mit Misstrauen. Es musste doch eine andere Art zu leben geben, eine andere Art, die Welt zu sehen. Aus innerer Unruhe interessierte ich mich für alles Mögliche. Von irgendwoher musste doch die Energie zum Leben kommen. Obwohl die Welt voller Leid und die Gesellschaft voller Widersprüche war. Ich begann, eigene Vorstellungen von einer idealen Gesellschaft zu entwickeln und beschäftigte mich mit Utopien. Dadurch wurde ich anfällig für religiöse Sekten mit ähnlichen Idealvorstellungen. Ich bin schon der Ansicht, dass alle tief in ihrem Innern so etwas wie ein Endzeitgefühl und sei es nur in Form einer vagen, unbewussten Angst verspüren. Nur die Intensität dieses Gefühls unterscheidet sich. Für einige hat sich der Schleier gelüftet, hinter dem sich das Ende im Dunkeln verbirgt, während andere noch mit diesem Schleier leben. Ohne ihn hätten alle Angst vor dem, was in naher Zukunft geschehen könnte. Die Gesellschaft bildet das Fundament unseres Daseins, aber man weiß nicht, wie sie sich entwickeln wird. Meiner Ansicht nach nimmt diese Verunsicherung proportional mit dem Wohlstand einer Gesellschaft zu, wie ein wachsender dunkler Schatten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass während meiner Schulzeit die Prophezeiungen des Nostradamus sehr populär waren. Und diese Endzeitstimmung hat sich damals tief in mein Bewusstsein eingegraben. Und das ist nicht nur meine persönliche Wahrnehmung. Vom Lebensgefühl einer Generation zu sprechen, wäre vielleicht zu platt, aber ich glaube doch, dass ich damals bei vielen Japanern die Vorstellung, 1999 geht die Welt unter, festgesetzt hat. Die Leute, die bei Ohm der Welt entsagt haben, hatten diesen Weltuntergang bereits voll akzeptiert. Kurz, Ohm Shinrikyo war eine Vereinigung von Personen, die klar mit einem absehbaren Ende der Welt rechneten. Die Ohm-Leute sprangen von einer Klippe ins Nichts, in die Selbstlosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes, und dieser Sprung war für sie ein herrliches Gefühl. Schon deshalb hat sich die Sache für sie gelohnt. Ich halte das Ende für den Dreh- und Angelpunkt von Ohm Shinrikyo. Armageddon ist nah, entsagt der Welt, drängt Asahara und gebt Ohm euer Geld. Auf diese Weise hatte die Gemeinschaft auch ihr Einkommen. Die Schulung bei Ohm war sehr hart. Die Doktrin, dass man erst den eigenen Körper verändern muss, bevor man die Welt verändern kann, wurde gnadenlos in die Realität umgesetzt. Und das Ich-Gefühl der Menschen wurde unaufhaltsam zerstört, so sehr sie sich auch wehrten. Kaum war man in die Gemeinschaft eingetreten, wurde einem von oben alles Mögliche aufgezwungen. Man wurde unentwegt wegen Ungehorsams und mangelnder Hingabe kritisiert und bestraft, bis man völlig gebrochen war. Die Laienmitglieder in den Ortsgruppen bekamen nur die heitere, milde Seite von oben zu Gesicht. Aber in Kamikoishiki, wo nur Mönche und Nonnen lebten, Menschen, die allem entsagt hatten, brodelte es. Und man spürte bereits die Verzweiflung von Leuten, die in die Enge getrieben waren. Ich konnte irgendwie durchhalten, aber viele andere, die mit mir zusammen eingetreten sind, wurden auf diese Weise gebrochen. Ich wäre am liebsten nach einem Monat wieder ausgetreten, aber so einfach ist das nicht. Ich schämte mich meines Wankelmuts. So etwas ist auch eine Frage von Stolz. Jedenfalls hatte ich viele Zweifel. Zum Beispiel hatte ich schwer an der Doktrin des Vajrayana, um jemanden zu erlösen, darf man ihn töten, zu schlucken. In meiner Umgebung gab es niemanden, den ich um Rat fragen konnte, und der Gründer stand so hoch über mir, als dass ich direkt mit ihm hätte sprechen können. Ein Jahr, nachdem ich Mitglied bei Ohm geworden war, verunsicherten mich die Richtung, die Ohm anscheinend nahm, und die allgemeine Verwirrung so, dass ich mich nicht in Ruhe auf meine Aufgabe konzentrieren konnte. Damals war ich mit irgendwelchen astrologischen Aufgaben betraut, die es mir ermöglichten, den Gründer und seine Berater aus größerer Nähe zu beobachten. Es war, als bewegten sich alle hinter einem Schleier. Ich wagte einen Vorstoß und fragte einen Berater: Ich habe den Eindruck, in unserer Gemeinschaft gehen finstere Dinge vor. Was ist eigentlich los? Er schwieg einen Moment, dann sagte er: Ich bin enttäuscht von dir. In diesem Augenblick wusste ich, dass meine Zeit bei Ohm abgelaufen war. bin sonst selten krank. Aber am Morgen des 20. März fühlte ich mich nicht wohl. Mir war sogar ziemlich übel. Trotzdem machte ich mich auf den Weg und stieg in Otemachi in die Chiyoda-Linie um. Also heute geht's mir ja mies, dachte ich. Und atmete tief durch. Und plötzlich stockte mir irgendwie der Atem. Ich war am ersten Wagen der Chiyoda-Linie. Wenn man in Kazumigaseki ankommt, ist man von dort am schnellsten am Durchgang zur Hibiya-Linie. Die Bahn war nicht besonders voll. Die Sitzplätze waren zwar so ziemlich alle besetzt, aber nur wenige Leute standen. Man konnte durch den ganzen Wagen sehen. Ich fahre einen Toyota-Bus. Auf der Seite steht groß der Name des Senders. Er ist mein Einsatzwagen. Die Teams wechseln öfter, aber der Bus bleibt immer der gleiche. Vollgepackt, bereit zum Ausrücken, wenn irgendwo was los ist. Regulär geht meine Arbeitszeit von 9:30 bis 6, aber manchmal mache ich Überstunden oder werde mitten in der Nacht gerufen. Das kommt aber nicht häufig vor. Als Fahrer muss man Profi sein. Wenn ein anderer Sender schneller ist, gibt's Ärger. Ein Auto kann aber nur so schnell fahren, wie es eben fährt. Deshalb muss man, wenn man schnell sein will, die voraussichtlich weniger befahrene Route nehmen. In meiner Freizeit studiere ich gern Karten und Stadtpläne und versuche mir, die kleineren Straßen zu merken. Ich kenne die gesamte Region wie meine Westentasche und fast jeden Weg, auch wenn ich ihn das erste Mal fahre. Beinahe jeden Tag passiert irgendetwas. Auf die faule Haut legen kann ich mich dann nicht. Zu tun gibt es immer. An dem Tag hatte ich die 24-Stunden-Schicht und übernachtete auf dem Bahnhof. Mein Dienst ging bis 8 Uhr morgens. Gegen 7.40 Uhr übergab ich den Bahnsteig 5 an den stellvertretenden Stationsvorsteher Okasawa. Keine besonderen Vorkommnisse. Um 8 ging Herr Takahashi nach oben auf den Bahnsteig, während ich im Büro blieb und mit der nächsten Schicht die Aufgaben für den Tag besprach. Bald kam Herr Okasawa ins Büro, nahm das Intercom und sagte, in Tsukiji ist was explodiert und sie mussten die Hibiya-Linie anhalten. Wenn die Hibiya-Bahn gestoppt wird, bedeutet das Arbeit für uns in Kasumigaseki, denn die Züge werden hierher zurückgeschickt. Als nächstes erhielten wir einen Anruf aus der Zentrale. Verdächtiger Gegenstand in einem Waggon entdeckt, bitte identifizieren. Ich bat Herrn Okasawa, am Apparat zu bleiben, während ich mich auf den Weg zum Bahnsteig machte, um nachzuschauen. Ich stand ganz vorne an der Fahrerkabine und hielt mich an der Stange neben der Tür fest. Und als ich einatmete, verspürte ich, wie gesagt, plötzlich einen Schmerz. Nein, eigentlich keinen richtigen Schmerz. Eher blieb mir abrupt die Luft weg, als hätte ich einen starken Schlag erhalten. Ich hatte das grässliche Gefühl, mir würden die Eingeweide aus dem Mund quellen, wenn ich noch einen Atemzug täte. Um mich herum schien ein Vakuum zu herrschen. Ich schrieb das Gefühl meiner schlechten Verfassung zu. Aber so elend hatte ich mich noch nie gefühlt. Ganz schlimm war das. Und dann, jetzt im Nachhinein klingt das etwas komisch, dachte ich, vielleicht sei mein Großvater gestorben. Mein Großvater lebte in Ishikawa und war damals 94. Er ist voriges Jahr gestorben. Weil ich wusste, dass er gerade eine Erkältung hatte, dachte ich, er sei vielleicht gestorben und ich hätte es gespürt. Kurz darauf kriegte ich wieder Luft. Aber als wir die Station Hibiya passierten, also eine Haltestelle vor Kazumigaseki, bekam ich einen furchtbaren Hustenanfall. Inzwischen hatten auch alle anderen Fahrgäste angefangen zu husten. Irgendetwas Seltsames war in diesem Zug im Gange. Alle waren jetzt sehr aufgeregt. Als wir in Kazumigaseki ankamen, stieg ich aus, ohne mir groß Gedanken zu machen. Einige andere Fahrgäste stiegen auch aus und riefen dem Stationsvorsteher zu, kommen Sie schnell, hier stimmt was nicht, und holten ihn in den Wagen. Als ich ankam, waren alle Türen des Zuges A725K geschlossen und er schien bereit zur Abfahrt zu sein. Auf dem Bahnsteig waren überall Flecken wie von Kerosin oder sowas ähnlichem. Jeder Waggon hat 4 Türen. Ich konnte erkennen, dass die Flecken von der 2. Tür in einem der vorderen Wagen ausgingen. Um einen Pfeiler herum lagen 7 oder 8 Stücke zusammengeknülltes Zeitungspapier. Herr Takahashi stand auf dem Bahnsteig. Offensichtlich hatte er versucht, das Zeug mit dem Zeitungspapier aufzuwischen. In diesem Moment fuhr auf dem gegenüberliegenden Gleis 6 ein Zug ein, dessen Fahrtwind wahrscheinlich das Sarin überall verteilte. Ich stieg also aus und machte mich auf den Weg zum Bahnsteig der Hibiya-Linie. An der Treppe hörte ich, wie der Alarm losging. Piep! Aus meiner Zeit bei der japanischen Eisenbahn wusste ich sofort, dass es einen Unfall gegeben haben musste. Dann kam eine Ankündigung über Lautsprecher. Ich dachte gerade, mach lieber, dass du hier rauskommst, als ein Zug der Hibiya-Linie einlief. Der Zug war völlig leer, ohne einen einzigen Fahrgast. Ich habe erst später davon erfahren, aber in diesem Zug war auch Sarin freigesetzt worden. In Kamiyacho oder sonst wo war es zur Katastrophe gekommen. Man hatte alle Fahrgäste evakuiert und den Zug nach Kazumikaseki geschickt. Da das viele Zeitungspapier nicht in einen normalen Mülleimer passte, rief ich Herrn Takahashi zu, ich gehe mal ein paar Plastiktüten holen, und ging zum Büro zurück. Dort sagte ich zu den Stationsgehilfen, auf dem Bahnsteig hat jemand Kerosin oder sowas verschüttet, holen Sie bitte einen Lappen. Alle, die nichts anderes zu tun haben, kommen mit. Jetzt wurde über Lautsprecher angekündigt, dass die Hibiya-Linie eingestellt war. Was passiert ist, nachdem ich mit dem Sarin in Berührung gekommen bin, weiß ich nicht mehr so genau. Aber auf dem Rückweg zum Bahnsteig hat mir offenbar jemand einen Lappen gegeben. Fast jeden Tag muss irgendetwas auf dem Bahnsteig aufgewischt werden. Wenn man Schmutz und Wasserlachen nicht sofort beseitigt, stürzt vielleicht ein Fahrgast und verletzt sich dabei. Wenn zum Beispiel jemand Sake verschüttet, streuen wir Sägemehl drauf und fegen es zusammen. Es gehört zu den Finessen unserer Arbeit. Nach dem Alarmton kam die Anweisung, bitte verlassen Sie unverzüglich den Bahnhof. Und die Leute setzten sich in Richtung Ausgang in Bewegung. Mittlerweile fühlte ich mich immer mieser und wollte vor dem Verlassen des Bahnhofs lieber noch auf die Toilette gehen. Die Toiletten sind neben dem Büro des Stationsvorstehers. Wie gesagt, diese in Zeitungspapier gewickelten Päckchen lagen an einem Pfeiler. Herr Okazawa hielt die Plastiktüten auf, ich bückte mich und stopfte das Zeitungspapier hinein. Was es war, wusste ich nicht. Aber es war mit einer öligen Substanz durchdrängt. Da der Fahrtwind der Bahn es nicht bewegt hatte, war es wahrscheinlich ziemlich schwer. Anfangs hielt ich es für Kerosin, obwohl es nicht danach roch und auch nicht nach Benzin. Der Geruch ist schwer zu beschreiben. Früher habe ich mal eine Einäscherung auf dem Lande erlebt. Daran erinnerte mich der Gestank. Oder an eine tote Ratte. Eben ziemlich durchdringend. Herr Okazawa und ich brachten die Tüten ins Büro. Herr Takahashi blieb auf dem Bahnsteig, um weiter sauber zu machen. Im Büro wartete inzwischen Herr Sugatani, dessen Schicht gerade anfing. Inzwischen zitterte ich am ganzen Körper. Ich versuchte, den Fahrplan zu lesen, aber die Zahlen verschwammen mir vor den Augen. Herr Sugatani sagte, ich rufe für Sie die Zentrale an. Vorläufig lehnte ich die Tüten gegen einen Stuhl im Dienstraum. Nach einem Blick auf die Uhr im Büro überlegte ich, ob ich rasch eine Notiz schreiben sollte. Ich habe es mir angewöhnt, immer alles gleich zu notieren. Denn ich muss später alles in ein Logbuch eintragen. Da sind Notizen unerlässlich. Der Zwischenfall hatte um 8.10 Uhr stattgefunden. Aber ich schaffte es nicht, eine 8 zu schreiben, weil meine Hand so stark zitterte und ich kaum den Kugelschreiber halten konnte. Überhaupt zitterte ich am ganzen Körper. Aber ich konnte doch nicht einfach so rumsitzen. Ich konnte auch immer schlechter sehen und die Zahlen nicht mehr erkennen. Mein Gesichtsfeld wurde immer kleiner. Ich verstand überhaupt nicht, was los war. Dann kam die Nachricht, dass Herr Takahashi auf dem Bahnsteig zusammengebrochen war. Ein Kollege, der beim Aufwischen geholfen hatte, besorgte eine Trage und versuchte, zusammen mit einem anderen Herrn Takahashi zu helfen. Weil ich so zitterte, konnte ich nichts tun, als das Tastentelefon zu bedienen. Ich rief die Zentrale an, um zu melden, dass Herr Takahashi krank war und wir Hilfe brauchten. Aber nun versagte mir auch die Stimme. Mit diesem Zittern würde ich am nächsten Tag nicht zur Arbeit kommen können. Und deshalb wollte ich sicherheitshalber meine Büroarbeit jetzt erledigen. Man hatte schon die Ambulanz für uns gerufen und ich wusste nicht, wann wir aus dem Krankenhaus zurück sein würden. Ganz bestimmt noch nicht am nächsten Tag. Zitternd packte ich zusammen. Währenddessen standen die Tüten mit den Sarin getränkten Zeitungen die ganze Zeit neben mir. Ich erfuhr, dass Herrn Takahashis Zähne aufeinander schlugen wie bei einem epileptischen Anfall. Als ich die Tüten aufhob, um sie wegzuschaffen, fiel mir ein, dass ich zuerst etwas wegen Herrn Takahashi unternehmen musste. Ich gab die Anweisung, ihm ein Taschentuch in den Mund zu stopfen. Ich hatte gehört, dass man das im Falle eines epileptischen Anfalls tut. Aber passt auf, dass ihr nicht gebissen werdet. Ich muss grauenhaft ausgesehen haben. Mir lief die Nase und meine Augen tränten, aber ich merkte nichts davon. Später haben mir die Kollegen erzählt, dass ich kaum noch zu erkennen gewesen sei. Ich beauftragte einen gerade eingetroffenen Kollegen, die Plastiktüten wegzubringen. In einen der Schlafräume, wo es nicht so gefährlich wäre, wenn sie explodierten. Dort wären sie hinter einer Stahltür eingeschlossen. Dann kam Herr Hishinuma vom Bahnsteig zurück. Was ist das bloß für ein Zeug, das wir da gefunden haben? Ich zittere wie noch nie in meinem Leben. Ich bin ja schon lange bei der Bahn, aber sowas ist mir noch nie untergekommen, sagte er. Das Zittern wurde allmählich immer schlimmer. Nicht wie bei Schüttelfrost, wenn man erkältet ist, sondern viel heftiger. Mir war auch nicht kalt, aber ich zitterte unablässig. Auch als ich mir die Arme fest um den Körper schlang, wurde es nicht besser. Ich holte ein Handtuch aus meinem Spind. Während ich mir im Gehen das Gesicht abtrocknete, konnte ich mich plötzlich nicht mehr aufrecht halten und brach zusammen. Mir war sehr übel und ich kriegte keine Luft mehr. Am 20. März waren wir ab 8.30 Uhr vor Ort. Eigentlich war ich mit einem Kameramann auf dem Weg nach Ueda gewesen. Es ging um Börsengeschäfte, aber da es sich nur um eine Recherche handelte, bestand keine Eile. Ich hatte vor, von der Kreuzung Kamiacho geradeaus zur Kreuzung Showa-Dori zu fahren. Aber an der ersten Kreuzung war schon der Teufel los. Ich überlegte, was denn los sein könnte und fuhr langsamer, um zu schauen. Kann passieren, dass sie uns hier abkommandieren, bevor wir in Ueda ankommen, meinte der Kameramann. Wir waren zu dritt im Wagen, der Kameramann, sein Assistent und ich. Also fuhren wir noch langsamer. Kurz vor dem Shimbashi-Tunnel erreichte uns wie auf ein Stichwort der Anruf vom Sender, dass wir zur U-Bahn-Station Kasumigaseki fahren sollten, auf dem Platz, wo die Ministerien sind. Als ich am Stationsbüro vorbeiging, sah ich darin drei Bahnbeamte auf dem Boden liegen. Es musste einen tödlichen Unfall gegeben haben. Nachdem ich auf der Toilette gewesen war, ging ich zum Ausgang am Handelsministerium. Das alles hatte insgesamt etwa 10 Minuten gedauert. In der Zwischenzeit waren die verletzten Stationsbeamten aus dem Büro nach draußen gebracht worden. Herr Hishinuma und ich sind etwa zur gleichen Zeit zusammengebrochen und bekamen Schmerzen. Ich habe Herrn Hishinumas Stöhnen noch im Ohr. Tut das weh? Ich hörte auch noch, wie andere sagten, der Krankenwagen ist unterwegs, halten Sie durch. Und er muss jeden Moment da sein. An das, was dann geschah, habe ich keine Erinnerung. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich eventuell sterben könnte. Wahrscheinlich hat nicht einmal der Takashi geahnt, dass er sterben musste. Immerhin war ja ein Rettungswagen unterwegs, der uns in ein Hospital bringen würde. Größere Sorgen als um den Tod machte ich mir um meine Arbeit, um das, was ich noch zu erledigen hatte. Ich hatte eine Menge Schaum vor dem Mund. Das Handtuch hielt ich fest umklammert, wollte es einfach nicht loslassen. Plötzlich hatte ein Kollege eine gute Idee. Wir hatten ja Atemgeräte im Dienstraum, die ein Kollege namens Konno mir und Herrn Hishinuma auf den Mund legte. Mein Zustand war so schlecht, dass ich mir, im Gegensatz zu Herrn Hishinuma, die Maske nicht selbst mit der Hand auf den Mund drücken konnte. Daraus schließe ich, dass es mir zu diesem Zeitpunkt schlechter ging als ihm. Die Augen hatte ich weit aufgerissen. Da man die einzige Bahre im Büro für Herrn Takahashi gebraucht hatte, gab es keine mehr für uns. Jemand beschaffte eine Trage aus dem Büro von Uchi Saiwaichu. Und weil meine Symptome schwerer waren, trugen sie mich zuerst nach oben. Herrn Hishinuma legten sie auf ein paar frische Laken und trugen ihn damit hinauf. Dann warteten wir alle am Ausgang A11 auf den Krankenwagen. Was ich sah, als ich oben ankam und mich umschaute, kann ich nur als die Hölle beschreiben. Die drei Männer lagen auf dem Boden. Jemand hatte ihnen Löffel in den Mund gesteckt, damit sie nicht an ihren eigenen Zungen erstickten. Ungefähr 6 andere Bahnbedienstete waren bei ihnen, aber sie saßen nur weinend, die Köpfe in die Hände gestützt zwischen den Blumenbeeten. Ein Mädchen heulte laut. Ich war sprachlos, konnte mir nicht erklären, was geschehen war. Als wir dort ankamen, sahen wir, dass am U-Bahn-Ausgang 4 oder 5 Bahnbedienstete in grünen Uniformen irgendwie verletzt waren. 2 oder 3 lagen ausgestreckt am Boden und ein paar andere krümmten sich. Ein junger Stationsgehilfe schrie, »Schnell, rufen Sie einen Krankenwagen!« Ich sagte zu einem der Beamten, »Ich habe früher bei der japanischen Eisenbahn gearbeitet. Ich weiß über den Umgang mit Notfällen Bescheid. Sagen Sie mir, was ich tun kann.« Aber der Mann stierte nur blicklos vor sich hin. »Ja, wir brauchen Hilfe«, sagte er abwesend. Also wandte ich mich an seine Kollegen, die dort saßen. »Jetzt ist keine Zeit zum Weinen.« »Wir weinen doch gar nicht«, antworteten sie. Aber damals hatte ich den Eindruck, dass Ihnen aus Trauer über den Tod Ihrer Kollegen die Tränen übers Gesicht liefen. Haben Sie die Ambulanz verständigt, fragte ich. Sie hatten. Ich hörte auch tatsächlich die Martinshörner. Aber sie schienen nicht auf uns zuzukommen. Warum diese Station als letzte von den Rettungswagen angefahren wurde, weiß ich nicht. Aber das war der Grund dafür, dass die Schwerverletzten so spät ins Krankenhaus gebracht wurden und zwei von ihnen starben. Wir waren der erste Fernsehsender vor Ort. Es kam nur ein einziger Rettungswagen. Mehrere Leute wurden aus dem U-Bahnhof getragen. Daneben stand ein Polizist und bellte in sein Funkgerät. Schnell, Krankenwagen, hierher! Aber weil inzwischen in Tsukishi und an verschiedenen anderen Orten Panik ausgebrochen war, schaffte es keine Ambulanz bis Kasumigaseki. Es wurden sogar normale Polizeiwagen eingesetzt, um die Opfer zu transportieren. Alle schrien durcheinander. Ikeda, so hieß der Kameramann, hat diese ganzen Szenen gedreht. Währenddessen drehte der Sender von TV Tokio die ganze Zeit. Neben uns stand ihr Wagen. Ich lief zu ihnen und sagte, das ist jetzt nicht der rechte Augenblick für sowas. Bringen Sie bitte diese Leute mit Ihrem Wagen ins Krankenhaus. Der Fahrer verhandelte kurz mit dem Team und sie willigten ein. Da sprach uns jemand von den Verletzten an. Wie wäre es, wenn Sie statt zu filmen jemanden ins Krankenhaus bringen würden? Es klang vorwurfsvoll. Allerdings kamen ja auch keine Rettungswagen und wir hatten den Bus. Also sollten wir jemanden transportieren. Wegen der Ausrüstung und anderer Erfordernisse geht das nicht so einfach. Und wir drei mussten erst beratschlagen. Aber es wäre zu mies gewesen, die Verletzten einfach liegen zu lassen. Und wir beschlossen, dass ich sie fahren sollte. Ich fragte den aufgeregten jungen Bahnbeamten, wohin wir sollten. Ins Chibiya-Krankenhaus, sagte er. Was ich ein bisschen seltsam fand, denn das Nähere wäre das Toranomon-Hospital gewesen. Später stellte sich dann heraus, dass das Chibiya irgendwie mit der U-Bahn-Gesellschaft verbunden ist. Bei der japanischen Eisenbahn hatte ich immer einen roten Schal dabei gehabt, um im Notfall damit einem Zug ein Signal geben zu können. Das fiel mir ein und ich rief, hat jemand vielleicht einen auffälligen Schal dabei? Schließlich lieh mir jemand ein Taschentuch, das ich dem Fahrer gab. Bringen Sie die Leute ins nächste Krankenhaus. Das ist ein Notfall. Also drücken Sie die ganze Zeit auf die Hupe und fahren Sie einfach so zügig wie möglich weiter, auch wenn eine Ampel rot ist, erklärte ich ihm. An die Farbe des Taschentuchs kann ich mich nicht mehr erinnern. Es war irgendwie gemustert. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich ihm gesagt habe, er solle damit winken oder es an den Seitenspiegel knoten. Meine Erinnerung ist nicht ganz deutlich, weil ich ja selbst so aufgeregt war. Dann schafften wir Herrn Takahashi, den Bahnbeamten, der gestorben ist, und einen anderen auf den Rücksitz. Wir hatten natürlich kein Blaulicht, also setzte sich der junge Bahnbeamte auf den Beifahrersitz und hielt, während wir zum Chibiya-Krankenhaus fuhren, ein rotes Taschentuch aus dem Fenster. Das rote Taschentuch hatten wir von einer jungen Frau, vielleicht eine Krankenschwester, am Bahnhof geliehen. Sie sagte, wir sollten damit winken, damit man uns als Notfall erkennt. Im Wagen hatten wir den stellvertretenden Stationsvorsteher Herrn Takahashi, der dann gestorben ist, und noch einen Mann, dessen Namen ich nicht weiß. Auf jeden Fall auch ein U-Bahn-Beamter. Er war ungefähr 30 und nicht so schwer verletzt wie Herr Takahashi. Immerhin konnte er selbstständig in den Wagen steigen. Wir legten beide flach auf den Rücksitz. Herr Takahashi hat, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch gelebt. Aber man konnte auf den ersten Blick sehen, dass er es nicht schaffen würde. Bis dahin hatte ich zwar noch nie jemanden sterben sehen, aber man konnte es an seinem Gesicht erkennen. Er würde sterben. Trotzdem musste man ja irgendwas für ihn tun. Weil der junge Bahnbeamte ununterbrochen fragte, Herr Takahashi, wie geht es Ihnen? Erfuhr ich den Namen des Mannes. Er war jedoch kaum bei Bewusstsein und konnte offenbar nicht sprechen, nur stöhnen. Unsere Ausrüstung hatten wir ausgeladen für den Fall, dass sie gebraucht wurde. Es wurden immer noch viele Leute heraufgebracht, um die sich jemand kümmern musste. Ganz in meiner Nähe stand ein Mädchen, das weinte und am ganzen Körper zitterte. Ich ging zu ihr und versuchte, sie zu beruhigen. Inzwischen war endlich ein Rettungswagen eingetroffen. Ich kümmerte mich nun um verschiedene Personen, die alle kalkweiß, ja schon fast farblos waren. Unter ihnen war auch ein älterer Mann, dem Schaum aus dem Mund floss. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch so viel Schaum produzieren könnte. Ich knöpfte ihm das Hemd auf, löste seinen Gürtel und fühlte ihm den Puls, der ziemlich schnell ging. Ich sprach ihn mehrmals an, aber er war wohl bewusstlos. Als der Krankenwagen kam, fragten mich die Sanitäter, ob er bei Bewusstsein sei. Nein, schrie ich, aber sein Puls schlägt noch. Sie legten ihm eine Sauerstoffmaske an und riefen, wir haben noch eine. Also eine Sauerstoffmaske. Wir können noch jemanden mitnehmen. Ich stieg in den Krankenwagen und inhalierte. Und auch das zitternde, weinende Mädchen inhalierte längere Zeit. Das Shibuya-Krankenhaus liegt in der Nähe vom Bahnhof Shimbashi, neben dem Hotel Daiichi. Es ist ein ziemlich großes Krankenhaus. Wir brauchten etwa 3 Minuten, bis wir dort waren. Der junge Bahnbeamte hielt während der ganzen Fahrt das Taschentuch aus dem Fenster. Wir überfuhren sämtliche roten Ampeln und fuhren gegen die Fahrtrichtung durch die Einbahnstraßen. Die Polizei hat uns gesehen, aber wir hatten freie Fahrt. Mir war bewusst, dass es um Leben und Tod ging. Aber jetzt kommt's. Stellen Sie sich vor, das Krankenhaus ließ uns nicht rein. Eine Krankenschwester kam nach draußen, obwohl wir ihr erklärten, dass die Verletzten vom Bahnhof Kasumigaseki eine Gasvergiftung davongetragen hatten, sagte sie, es stünde kein Arzt zur Verfügung oder sowas. Und ließ uns nicht vor. Ließ uns einfach auf der Straße stehen. Warum sie das getan hat, werde ich nie begreifen. Der junge Bahnbeamte ging an die Aufnahme und flehte fast unter Tränen. Bitte, er stirbt. Tun Sie doch etwas. Ich war mit ihm drin. Da war Herr Takahashi noch am Leben. Seine Augenlider flatterten. Nachdem wir ihn aus dem Wagen gehoben hatten, legten wir ihn auf den Boden. Der andere Mann kauerte am Straßenrand. Uns war vor Wut das Blut in den Kopf gestiegen. Aber wir warteten, ich weiß nicht mehr wie lange, eine ganze Weile. Endlich kam ein Arzt und die beiden Verletzten wurden ins Gebäude gebracht. Um es kurz zu machen, sie hatten dort überhaupt keine Ahnung, was passiert war. Niemand hatte dem Krankenhaus mitgeteilt, dass Verletzte unterwegs waren. Noch weniger, woher und weshalb. Die Ärzte tappten völlig im Dunkeln, wussten nicht, was zu tun war. Inzwischen war es nach 22:30, das heißt, seit dem Anschlag war eine Ewigkeit vergangen. Und das Krankenhaus war nicht informiert, was passiert war. Wir hatten anscheinend die ersten Opfer des Anschlags gebracht. Der junge Bahnbeamte tat mir richtig leid. Vor seinen Augen wurde über Leben und Tod seines Kollegen oder Vorgesetzten entschieden. Verzweifelt rief er immer wieder, schnell, schnell, bitte untersuchen Sie ihn. Ich war selbst so besorgt, dass ich noch über eine Stunde vor dem Krankenhaus herumstand. Als ich nichts tat, fuhr ich schließlich zurück zum Tatort. Seit damals bin ich nicht mehr im Shibuya-Krankenhaus gewesen und den jungen Bahnbeamten habe ich auch nie wieder gesehen. Abends erfuhr ich, dass Herr Takahashi gestorben war. Das tat mir sehr leid. Ein Mensch, den ich gefahren hatte, war gestorben. Während ich mich um die Verletzten kümmerte, hatte ich mein eigenes Unwohlsein gar nicht gespürt. Erst als ich das Wort Sauerstoff hörte, fiel mir auf, dass zwischen dem Vorfall und meinem Zustand eine Beziehung bestand. Weil mir, wie gesagt, schon morgens nicht besonders gut gewesen war, dachte ich, meine Beschwerden kämen daher. Zufällig kam ein Kollege von mir vorbei und schlug vor, dass wir zusammen zu Fuß ins Büro gehen sollten. Und ich war einverstanden. Von Kasumigaseki bis zu meiner Firma ist es etwa eine halbe Stunde zu Fuß. Beim Gehen fiel mir das Atmen schwer, aber ich musste mich nicht hinsetzen und ausruhen. Ich konnte einigermaßen normal gehen. Als wir im Büro ankamen, war es schon nach 10. Ich hatte immer noch nicht begriffen, was passiert war und machte mich an die Arbeit. Bald darauf kam die Nachricht aus der Personalabteilung, es scheint Giftgas gewesen zu sein. Kollegen, die sich unwohl fühlen, suchen bitte sofort ein Krankenhaus auf. Also setzten sie mich an der Kreuzung Kamiyacho in einen Krankenwagen, der mich in das kleine Asabu-Hospital in der Nähe brachte. Etwa 20 Personen hatte man dort schon eingeliefert. Etwa eine Woche litt ich unter erkältungsähnlichen Beschwerden. Ich hatte einen asthmaartigen Husten und nach 3 Tagen kriegte ich 40 Grad Fieber. Ich dachte, das Thermometer sei kaputt, so schoss das Quecksilber in die Höhe. Eigentlich könnte meine Temperatur auch höher gewesen sein, denn das Quecksilber war ganz oben. Auf jeden Fall konnte ich mich nicht mehr rühren. Außerdem träumte ich immer wieder die gleiche Szene. Das Bild der Bahnbeamten mit den Löffeln im Mund hatte sich in meinem Kopf festgesetzt und tauchte immer wieder in meinen Träumen auf. Ich sah unzählige Menschen auf dem Boden liegen, soweit das Auge reichte. Viele Male bin ich nachts mit diesem Bild vor Augen aufgewacht. Es war ziemlich beängstigend. Wir waren genau vor dem Eingang des Ministeriums für Handel und Industrie. Menschen lagen mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden. Auf dieser Seite der Straße hatte man eine Szene wie aus der Hölle vor sich. Doch auf der anderen Seite gingen die Leute zur Arbeit, als wäre nichts geschehen. Wenn ich, während ich jemanden versorgte, mal einen kurzen Blick nach drüben warf, sah ich, dass die Passanten herüberschauten und sich zu fragen schienen, was los sei. Aber niemand ergriff die Initiative und überquerte die Straße. Als gehörten sie einer völlig getrennten Welt an. Alle gingen weiter, als gingen wir sie nichts an. Ein paar Wachen vom Ministerium standen direkt vor unserer Nase. Drei sterbende Menschen lagen am Boden und warteten verzweifelt auf einen Rettungswagen, der nicht kam. Lange Zeit nicht kam. Doch niemand von den Leuten aus dem Ministerium hat Hilfe geholt. Nicht einmal ein Taxi haben sie gerufen. Ich wurde in die G-Universitätsklinik eingeliefert. Kam aber erst gegen 11 Uhr am nächsten Morgen wieder zu Bewusstsein. Ich hatte zwei Schläuche im Mund, die Sauerstoff in meine Lungen pumpten und konnte nicht sprechen. Ich bekam Infusionen in den Hals, die irgendwas in beide Arterien leiteten. Ich habe überlebt, dachte ich. Ich wusste zwar noch immer nicht genau, was passiert war, aber ich hatte an der Schwelle zum Tod gestanden und überlebt. Ich musste bis zum 31. März im Krankenhaus bleiben. Meine körperlichen Kräfte kehrten allmählich zurück, aber meine seelische Verfassung war nicht die beste. Zum einen konnte ich kaum schlafen. Auch wenn ich einschlief, schreckte ich nach 2 oder 3 Stunden wieder hoch und lag wach. So ging es tagelang. Das war sehr anstrengend. Schließlich wurde ich ungemein reizbar. Schon beim kleinsten Anlass fuhr ich aus der Haut. Ich war irgendwie übererregbar. Weil ich natürlich auch nichts trinken durfte, hatte ich keine Möglichkeit, mich zu entspannen. Konzentrieren konnte ich mich auch nicht. Inzwischen bin ich viel entspannter. Trotzdem rege ich mich immer noch leicht über irgendwelche Nichtigkeiten auf. Meine Frau hat am Anfang sehr viel Rücksicht auf mich genommen. Aber weil ich ununterbrochen meine Wut an ihr ausließ, wurde es sogar ihr zu viel. Es war höchste Zeit, dass ich wieder zur Arbeit ging. Ich wollte wieder meine Uniform tragen und auf dem Bahnsteig arbeiten. Die Rückkehr zur Arbeit war der erste Schritt zur Heilung. Ich habe keine körperlichen Beschwerden, aber seelisch bin ich sehr belastet. Darüber muss ich hinwegkommen. Als ich wieder zu arbeiten anfing, hatte ich natürlich Angst. So etwas könnte wieder passieren. Um die Angst zu überwinden, muss man eine positive Lebenseinstellung haben. Sonst schleppt man das Bewusstsein, ein Opfer zu sein, für den Rest des Lebens mit sich herum. Deshalb sage ich, ich bin kein Opfer. Ich bin ein Mensch mit einer besonderen Erfahrung. Ehrlich gesagt, habe ich noch einige Symptome. Aber ich bemühe mich, möglichst nicht daran zu denken. Die Angst und die seelischen Wunden sind natürlich noch da. Und ich kann sie nicht loswerden. Immerhin bin ich am Leben und nicht bettlägerig. Dafür bin ich dankbar. Meinen Mann habe ich beim Skilaufen kennengelernt. Ein Mädchen hatte einen Freund dabei und der hatte ihn mitgebracht. Das war im Februar 1991. Ehrlich gesagt hatte ich sogar, als wir uns das erste Mal begegnet sind, instinktiv das Gefühl, ich könnte mich mit diesem Mann anfreunden, ja ihn vielleicht sogar heiraten. Es war so etwas wie weibliche Intuition. In der Überzeugung, dass er mich bestimmt anrufen würde, gab ich ihm meine Telefonnummer. Ich war ganz schön selbstsicher, oder? Später verabredeten wir uns oft. Weil er in einem Wohnheim für ledige Angestellte in Kawaguchi wohnte, trafen wir uns meist im Zentrum von Tokio. Wir gingen viel ins Kino. Wir verabredeten uns jede Woche und wenn möglich auch am Wochenende. Es war, als wären wir füreinander bestimmt. So etwas wie Schicksal. Wir gingen ein Jahr miteinander aus, aber es wurde nie langweilig. Wir hatten immer so viel zu bereden. Häufig gingen wir zum Trinken aus und das machte noch mehr Spaß als das Kino. Im gleichen Jahr, im Juli 1991, stellte er sich offiziell meinen Eltern vor. Über die Heirat hat er zuerst mit meinem Vater gesprochen, noch bevor er mich fragte. Ich möchte Sie um Erlaubnis bitten, Joschko als meine Verlobte zu betrachten. Ich war sehr verliebt in ihn, aber das ärgerte mich doch ein bisschen. Wir heirateten im Juni des nächsten Jahres. Wir wünschten uns beide Kinder. Ich wollte 3, wahrscheinlich weil ich selbst ein Einzelkind bin, und war überglücklich, als ich schwanger wurde. Wir entschieden uns ziemlich bald für den Namen Aska, den ich übrigens geträumt habe. In diesem Traum lief ich hinter einem kleinen Mädchen her und rief seinen Namen. Ich habe mich selbst nicht daran erinnert, aber mein Mann hat gehört, wie ich »Aska! Aska!« gerufen habe. Wir haben uns fast nie gestritten, auch wenn ich während der Schwangerschaft manchmal gereizt war. Ich meckerte wegen Kleinigkeiten, aber er konnte gut damit umgehen. Meist lachte er nur. Er war ein wirklich gütiger Mensch. Und er schien immer gütiger zu werden. Zu seiner Arbeit fuhr er immer mit der Hibiya-Linie bis Kasumigaseki. Meist stand er um 7 auf und ging um 7:30 aus dem Haus. Ich bin an dem Tag sogar schon um 5:30 aufgestanden. Normalerweise machte ich meinen Mann ja nie Frühstück, aber am Abend davor hatte er mich darum gebeten. An dem Morgen stand ich auf und machte ihm Kaffee, Spiegeleier, Toast und Würstchen. Vielleicht hatte er eine Vorahnung. Er hat mich nicht nur gebeten, ihm ausnahmsweise Frühstück zu machen, sondern sagte auch ganz unvermittelt, dass ich es alleine schaffen müsse, wenn er einmal nicht hier sei. Erschrocken fragte ich, wie er auf sowas käme, und er erklärte mir, dass in der neuen Zentrale ein neues Schichtsystem eingeführt würde. Dann müsse er 2 Nächte am Arbeitsplatz übernachten, bekäme aber dafür 3 Tage frei. Jedenfalls verließ er gegen 7:30 das Haus. Soweit ich weiß, hat er vom Bahnhof Kitasenju aus die Hibiya-Bahn um 7.37 Uhr genommen. Ich hatte ihn zur Tür gebracht, das Geschirr abgeräumt und ein Nickerchen gemacht. Dann sah ich fern. Plötzlich erschienen laufende Untertitel, die besagten, dass in Tsukiji an der Hibiya-Linie dies und jenes passiert sei. Ich machte mir keine Sorgen, denn ich war der Überzeugung, er sei vorher in die Marunouchi-Linie umgestiegen. Um 9:30 bekam ich einen Anruf von seiner Firma. Ihr Mann ist offenbar bei diesem Anschlag verletzt worden. 10 Minuten später? Er wurde ins Nakajima-Krankenhaus eingeliefert. Wir faxen Ihnen die Einzelheiten. Bitte setzen Sie sich mit dem Krankenhaus in Verbindung. Als ich dort anrief, herrschte totale Verwirrung. Wir wissen im Augenblick nicht, wo er sich befindet, hieß es. Dann wurde aufgelegt. Also musste ich wohl oder übel auf Ihren Anruf warten. Der kam kurz vor 10. Kommen Sie bitte so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Es sieht schlecht aus. Ich machte mich gerade bereit, das Haus zu verlassen, als das Telefon wieder klingelte. Ihr Mann ist gerade verstorben. Ich glaube, es war sein Chef. Bleiben Sie ganz ruhig, Frau Wada, sagte er. Ich sagte einer Nachbarin Bescheid, dass mein Mann Opfer des Anschlags geworden sei und ich ausgehen müsse. Ob ich zornig auf die Aum-Sekte bin? Nein, direkt zornig kann ich nicht sagen. Verständnislos eher. Was soll sowas? Das ist doch absurd. Diese Leute behaupten nur getan zu haben, was ihr Anführer Asahara ihnen gesagt hat, also auf Befehl gehandelt zu haben, aber trotzdem sind sie doch die Täter. Also müssen sie vor Gericht gestellt werden und mit der Todesstrafe rechnen. Ich bin beruflich mehrmals in ihrem Hauptquartier in Kamikuishiki gewesen. Der größte Teil der Anhänger dort wirkt irgendwie weggetreten, so als fehle ihnen die Seele. Sie weinen nicht und sie lachen nicht. Ausdruckslos, wie No-Masken. Ich vermute, das kommt von der Gehirnwäsche. Aber die das Sagen haben, sind anders. Sie haben sehr wohl einen Ausdruck. Die denken auch. Sie lachen, sie weinen. Bei denen gab es keine Gehirnwäsche. Sie haben die Anweisungen gegeben. Sie haben sich mit Asahara zusammengetan, um ihren höchsten Staat zu errichten. Für sie gibt es keine Rechtfertigung und keine Entschuldigung. Vielleicht wäre es am besten, alle Drahtzieher zum Tode zu verurteilen. Wenn man so lange für die Medien gearbeitet hat wie ich, hat man wirklich eine Menge gesehen. Ich bin sogar nach dem Erdbeben in Kobe gewesen. Trotzdem war der Sarin-Anschlag anders als alles andere. Die reinste Hölle. Sicher, es gab viele Probleme durch die Art der Berichterstattung, die ganze Sensationsmache und so. Aber eins ist sicher. Hier wurde ein Albtraum Wirklichkeit. Ehrlich gesagt empfinde ich weder besondere Wut noch Hass auf die Verbrecher, die das Sarin freigesetzt haben. Irgendwie kann ich diese Schlüsse nicht ziehen und bin vielleicht auch zu solchen Gefühlen nicht fähig. Eher bedrücken mich die Toten. Sie und ihre Familien, die dieses Leid ertragen müssen, das um so vieles größer ist als die Wut oder der Hass, die ich für diese Kriminellen aufbringen kann. Die Familien der Verstorbenen haben nichts davon, selbst wenn die Schuldigen zum Tode verurteilt werden. Das Urteil und die Strafen interessieren mich nicht. Das entscheiden die Richter. Ich verfolge auch nicht die Berichterstattung. Was hätte ich denn davon, wenn ich alles in allen Einzelheiten verfolgen würde? Ich versuche, Aum nicht zu hassen. Mein Hass würde ja auch nichts nützen. Aus Hass entsteht gar nichts. Als ich das erste Mal zu einer Anhörung vor Gericht ging, wurde die Zeugenaussage des Mannes aufgenommen, der meinen Mann aus dem Bahnhof gebracht hatte. Auch mehrere Bahnbeamte sagten aus. Der Staatsanwalt fragte, ob ich hören wolle, wie mein Mann gestorben ist. Als ich bejahte, wurden mir die Aussagen vorgelesen. Er hat unfassbar leiden müssen. Warum füttern wir diese Bande auch noch durch? Man sollte sie möglichst schnell hinrichten. Meine Meinung dazu wird sich niemals ändern. Diese endlosen Gerichtsverhandlungen gehen mir auf die Nerven. Warum haben diese Leute meinen Mann getötet? Wo soll ich hin mit meinem Leid, wo unsere Zukunft und die unseres Kindes zerstört ist? Ich würde Asahara gern mit meinen eigenen Händen umbringen. Wenn es erlaubt wäre, würde ich ihn langsam und grausam mit meinen eigenen Händen töten. kann der These, dass die Verbrechen von oben nur so etwas wie Selbstläufer waren, nicht beipflichten. Ein Moment von Eigendynamik mag hinzugekommen sein, aber diesen Aktionen lag ja ein ganzes religiöses Konzept zugrunde. Ich habe in einem Buch gelesen, dass sich zwar zahlreiche Sekten zu einer apokalyptischen Lehre bekennen, dass jedoch keine von ihnen in ihrem Programm so zielstrebig und real auf einen Untergang zugesteuert ist wie Ohm. Es wird in diesem Buch das Erzwingen des Endes genannt. Das Armageddon von Ohm Shinrikyo reicht allerdings in keiner Weise an die christliche Vorstellung der Apokalypse heran, die in den Gesamtzusammenhang des Christentums eingebettet ist. Und die Ereignisse um Ohm Shinrikyo lassen sich auch nicht aus dem Buddhismus und dem tibetischen, esoterischen Buddhismus erklären. Vorhin habe ich im Zusammenhang mit Nostradamus erwähnt, dass der Endzeitgedanke meines Erachtens nicht auf bestimmte Individuen oder Gruppen wie die Christen beschränkt ist, sondern dass wir alle mehr oder weniger davon betroffen sind. Ich glaube, das Ende ist weniger ein Fixpunkt als vielmehr ein Prozess. Im Zusammenhang mit einer Endzeitvision tritt immer eine Art von Reinigungsbewegung auf den Plan. In diesem Sinne halte ich den Ohm-Anschlag für eine Katharsis, ein kollektives, psychologisches Ventil für alles, was sich in den Japanern bis dahin an Deformierung des Bewusstseins aufgestaut hatte. Untergrundkrieg von Haruki Murakami, aus dem Japanischen von Ursula Gräfe, Bearbeitung Matthias Lempert. Mit Eberhard Kirchberg, Jochen Nickel, Franziska Petri, Sebastian Schipper, Laura Tonke. Originaltonaufnahmen Tokio und Regieassistenz Johann Böhmer. Ton und Regie Matthias Lempert. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2003. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.